Paragraph 45, Übung 1. Frau Luther kommt spät nach Hause. Ihr Mann war schon früher da. Bilden Sie Sätze, was Frau Luther noch erledigen wollte, Ihr Mann für Sie aber schon erledigt hat. Beispiel: Wäsche waschen. Ich wollte die Wäsche waschen, aber sie war schon gewaschen. Probieren Sie es jetzt. Die Teller spülen. Ich wollte die Teller spülen, aber sie waren schon gespült. Das Geschirr wegräumen. Ich wollte das Geschirr wegräumen, aber es war schon weggeräumt. Die Schuhe putzen. Ich wollte die Schuhe putzen, aber sie waren schon geputzt. Die Betten machen. Ich wollte die Betten machen, aber sie waren schon gemacht. Die Hemden bügeln. Ich wollte die Hemden bügeln, aber sie waren schon gebügelt. Die Kleider zur Reinigung bringen. Ich wollte die Kleider zur Reinigung bringen, aber sie waren schon zur Reinigung gebracht. Den Teppich saugen. Ich wollte den Teppich saugen, aber er war schon gesaugt. Die Blumen gießen. Ich wollte die Blumen gießen, aber sie waren schon gegossen. Die Treppe wischen. Ich wollte die Treppe wischen, aber sie war schon gewischt. Das Abendessen zubereiten. Ich wollte das Abendessen zubereiten, aber es war schon zubereitet.